Goldblicke aus blinden Augen reflektiert von mattem Licht. Die Perspektive verschoben, friedliches Lächeln im Gesicht. Heute bin ich so weit oben, wie ich schon lange nicht mehr war. Habe mich wieder belogen, doch diesmal wird es nicht mehr wahr. Die Würfel sind gefallen, alles gesagt, ich hätte die Wahl und hab selber gewählt. Das Ende dieser Qual, die mich schon lange begehrt, die mich schon immer begehrt. Ein kleines Stück, ich sehe rot. Red fort alle Wut aus den Adern weggespült von diesem Ort. Noch immer nicht klar zu sehen, vielleicht hab ich es auch verdrängt. Nehme ich ein Wort, dessen war, was Trost und Hoffnung schenkt. Jetzt ist alles vergangen, jetzt ist alles gesagt. Ihr hattet die Wahl und ihr habt selber gewählt. Mit Geistern mehr als matt, auch jede Chance verspielt. Vergangen alles, was zählt. Alleine bin ich, von jetzt auf gleich ist klar, die Achse gesiegt. Während die Tränen brennen, bleibt mein Antlitz bedeckt, wo ich für immer versteckt. Gesicht, doch niemand will die Wahrheit sehen. Ich stehe Seite an Seite mit euch, will noch nicht gehen. Nichts hinterlassen, ein Stückchen Leere meines Lebens, nichts mehr erheben. Den Geist, der sich erhebt. Auf Wiedersehen. Kreis alle! wir zeigen deine Sinn. Und jedes Mal in einem alten Inneren blieb. Die hat zwar der Norm, die mir den Stempel gab. Euer Blick, eure Richtung, ihr habt versagt. Zum letzten Mal schau ich in euer Gesicht. Bald bin schon was bohren, dir wieder die Gicht. Schönen Gruß vom anderen Ende des Lebens. Ich sehe das Licht. Vergesst mich nicht. Und nicht von dem, was wir gemeinsam erlebt. Und schon gar nicht das, was wir zusammen bewegt. Vergeudet keine Sekunde, keine Tat, die mich seit meines Lebens gezeichnet hat. Ein wenig Raum eures Herzens bleibe mir gewahrt. Auch dass das Ziel meines Lebens euch das Gleiche erspart. In eurer Runde bleibt mein Name ganz gewiss. Als einer, der zu früh gegangen ist.